sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Medienspiegel im Mai 2019 beginnen wir mit Asylrechtsverschlechterung, wie die BRD NGOs im Mittelmeer behindert, der Bundeswehr in Mali, Libyen und wenden uns dann dem Klimawandel zu, wie wir abschließend zum Landgrabbing in Ostdeutschland kommen. Unser erster Artikel stammt von Pro Asyl. Es ist in der Rubrik News zu finden und zwar am 17.04.2019. Und diese News heißt: Kabinett beschließt massive Verschlechterung für Geflüchtete. In einer Kabinettssitzung vom 17. April 2019 hat die Bundesregierung mit gleich zwei Gesetzen die Entrechtung von geflüchteten Menschen vorangetrieben: mit dem geordneten Rückkehrgesetz und einer Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes. Vor der Kabinettssitzung hatte Pro Asyl an die Bundesregierung appelliert, insbesondere das geordnete Rückkehrgesetz nicht im Eiltempo durchzupeitschen, denn das Gesetz sieht weitgreifende Änderungen vor, die von Pro Asyl und anderen Verbänden scharf kritisiert wurden. Entrechtung, mehr Haft, ein Verdrängen aus Deutschland durch Entzug von Sozialleistungen und Verunsicherung von anerkannten Flüchtlingen durch die Verlängerung der Frist für Widerrufsverfahren auf 5 Jahre. Außerdem wird eine neue Duldungsart, eine Duldung Light, die jetzt Duldung für Personen mit ungeklärter Identität heißt, eingeführt, durch die betroffene Menschen stigmatisiert werden und ihnen der Weg in ein Bleiberecht stark erschwert wird. Zu guter Letzt verunsichert das Gesetz auch noch in der Flüchtlingsarbeit engagierte Menschen, da weiterhin die Gefahr der Kriminalisierung besteht. Denn sie könnten durch die Weitergabe von bestimmten Informationen im Rahmen einer Beratung der Beihilfe zum Geheimnisverrat bezichtigt werden. Auch das dritte Gesetz zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes, dem ebenfalls am 17. April 2019 zugestimmt wurde, ist sehr problematisch. Auf Kosten asylsuchender Menschen wird in dem Gesetz ein Nullsummenspiel betrieben, um auf keinen Fall mehr Geld auszugeben, obwohl die Mehrausgaben verfassungsrechtlich vorgeschrieben sind. Im Folgenden werden die Regelungen und Auswirkungen der zwei Gesetze detaillierter beschrieben. Für in anderen EU-Mitgliedstaaten anerkannten Flüchtlinge sollen laut dem geordneten Rückkehrgesetz Leistungen nach 2 Wochen komplett gestrichen werden. Die Rückkehr in Staaten wie Italien, Griechenland und Bulgarien soll mit Hunger und Obdachlosigkeit durchgesetzt werden. Dort leben anerkannte Flüchtlinge oft unter miserablen Bedingungen, wie Pro Asyl bezüglich Griechenland dokumentiert hat. Das Bundesverfassungsgericht hat außerdem eindeutig entschieden, dass migrationspolitische Erwägungen keinen Leistungsausschluss rechtfertigen. Der Leistungsausschluss verstößt also gegen das Grundgesetz, welches ein Leben in Würde aller Menschen in Deutschland schützt. Generell überrascht auch die Verschärfung der Leistungen im geordneten Rückkehrgesetz, da gleichzeitig das dritte Gesetz zur Änderung der Asylbewerberleistungsgesetzes vorliegt. Diesem muss jedoch der Bundesrat zustimmen, dem geordneten Rückkehrgesetz nicht. Eine solche Umgehung des Bundesrates ist inakzeptabel. Auf Kosten asylsuchender Menschen wird in dem Gesetz ein Nullsummenspiel betrieben, um auf keinen Fall mehr Geld auszugeben. Im dritten Gesetz zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes werden im Zuge einer verfassungsrechtlich vorgeschriebenen Leistungserhöhung, die seit 2016 aussteht, gleichzeitig Leistungen gekürzt und so ein Nullsummenspiel betrieben, unabhängig davon, ob dies ein menschenwürdiges Leben ermöglicht. Die Kürzungen sind nicht zu rechtfertigen. Schon jetzt sind die Beträge auf das Äußere reduziert. Besonders absurd ist es, die Kürzungen damit zu rechtfertigen, dass alleinstehende Erwachsene, die verpflichtet sind, in Sammelunterkünften zu wohnen, künftig als Schicksalsgemeinschaft zu verstehen sind. Begründet wird dies damit, dass die Betroffenen wie zusammenlebende Partner haushalten würden. Eine Konstruktion, die jeder Lebenserfahrung widerspricht. Dies gilt umso mehr, als dass in den Unterkünften Menschen unterschiedlichster Herkunft und aus unterschiedlichen Situationen einschließlich unterschiedlicher Verfahrensstadien zusammengebracht werden. Die Voraussetzungen für die Anwendung der Abschiebungshaft werden stark abgesenkt, um mehr Menschen inhaftieren zu können. Zum einen kann den betroffenen Menschen teilweise schlicht unterstellt werden, dass bei ihnen Fluchtgefahr vorliegt, durch eine sogenannte widerlegliche Vermutung. Sie müssen dann aus der Haft heraus das Gegenteil beweisen, aber bekommen noch nicht einmal, wie im Strafrecht, einen Anwalt oder eine Anwältin gestellt. Außerdem sollen schon fast banale Aspekte als Indiz für Fluchtgefahr dienen, wie dass die Person einiges an Geld gezahlt hat, um nach Deutschland zu kommen. Auf wen trifft das nicht zu? Oder dass sie vor längerer Zeit mal falsche Angaben gemacht hat, selbst wenn diese mittlerweile korrigiert sind. Das ist eine krasse Verschiebung zu Ungunsten der Betroffenen und widerspricht auch dem Grundsatz, dass jede Inhaftierung nur als letztes Mittel angewendet werden soll. Inhaftierung ist schließlich der stärkste Eingriff in das Recht auf Freiheit. Das Gesetz widerspricht dem Grundsatz von Haft als Ultima Ratio. Die Abschiebungshaft soll nun sogar in normalen Gefängnissen durchgeführt werden. Das bricht eindeutig europäisches Recht, welches die Trennung von Strafgefangenen und Menschen, die abgeschoben werden sollen, vorsieht, um die Menschenwürde der betroffenen Personen zu schützen. Denn sie haben keine Straftat begangen und dürfen auch nicht so behandelt werden. Auch die JustizministerInnen der Länder haben über Parteigrenzen hinweg protestiert, da bei der praktischen Umsetzung zum Beispiel unklar ist, wie gewisse Sicherheitsstandards eingehalten werden können. Indem der gesamte Ablauf der Abschiebung inklusive Botschafts- oder Arzttermine unverhältnismäßigerweise als Geheimnis deklariert wird, besteht die Gefahr, dass in der Flüchtlingsarbeit Tätige, die zum Beispiel über den Termin bei einer Botschaft informieren, der Beihilfe zum Geheimnisverrat bezichtigt werden. Allein die Möglichkeit einer Anklage wird zu starker Verunsicherung bei den Menschen führen, die sich für schutzsuchende Menschen engagieren. Im Paragraph 353b StGB sind nämlich nur PressevertreterInnen von der Beihilfe zum Geheimnisverrat ausgenommen, nicht aber zivilgesellschaftliche Akteure. Die Veränderungen des Referentenentwurfs im Zuge der Koalitionsverhandlungen haben die Bedrohung der Zivilgesellschaft also nicht beseitigt. Für die Widerrufs- und Rücknahmeverfahren von in 2015 bis 2017 anerkannten Flüchtlingen soll das BAMF statt wie bisher 3 nun bis zu 5 Jahre Zeit haben. Dabei betreffen die Verfahren vor allem Flüchtlinge aus Syrien, Irak und Eritrea. In diesen Ländern hat sich die Lage aber eben nicht nachhaltig und grundlegend verbessert, was der Grund wäre, eine Anerkennung zu widerrufen. Der Integrationsprozess der betroffenen Flüchtlinge wird durch eine solche Unsicherheit fahrlässig blockiert. Durch die neue Duldung für Personen mit ungeklärter Identität werden die betroffenen Menschen pauschal mit Arbeitsverbot und Wohnsitzauflage belegt. Da genau diese Sanktionen jetzt schon möglich sind, stellt sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit der Einführung einer neuen Duldung. Außerdem gilt die Zeit in dieser Duldung leid nicht als Vorduldungszeit für Bleiberechtsregelungen. Dies könnten vor allem minderjährigen Flüchtlingen trotz guter Integration den Weg in ein Bleiberecht verbauen, da sie 4 Jahre vor dem 21. Geburtstag geduldet sein müssen. Die ausufernde Handhabung der Passbeschaffungspflicht wird nun für die Betroffenen weitere negative Konsequenzen haben. Von der Duldung leid werden aber nicht nur Personen betroffen sein, deren Identität nicht bekannt ist, sondern auch jene, die angeblich ihre Passbeschaffungspflicht nicht erfüllen. Bereits heute werden bei der Passbeschaffung zum Teil Handlungen verlangt, die praktisch nicht umsetzbar sind. Zum Beispiel weigert sich die libanesische Botschaft, für dort früher lebende palästinensische Flüchtlinge Identitätsdokumente auszustellen, wenn die zuständige Ausländerbehörde nicht schriftlich erklärt, dass der Person ein Aufenthaltstitel erteilt werden soll. Wenn die Ausländerbehörde dies aber verweigert, ist es der Person nicht möglich, die Botschaft zu einer anderen Verhaltensweise zu zwingen. In vielen Ländern gibt es auch kein mit Deutschland vergleichbares Personenstandswesen. Für AfghanInnen zum Beispiel, die schon lange nicht mehr in Afghanistan leben oder dort keine Verwandte mehr haben, kann es äußerst schwierig sein, eine sogenannte Tazkira-Identitätsdokument in Afghanistan zu bekommen. Diese muss nämlich von Behörden in Afghanistan beglaubigt werden und in der Regel von bevollmächtigten Verwandten abgeholt werden. Einer solchen ausufernden Handhabung der Passbeschaffungspflicht, die nun für die Betroffenen weitere negative Konsequenzen haben wird, schiebt die Regelung im geordnete Rückkehrgesetz gerade keinen Riegel vor. von Verschlechterung des Asylrechts für Asylsuchende kommen wir zum Festhalten von Booten im Mittelmeer nicht durch die italienische oder maltesische Regierung, sondern durch die BRD. Dieser Artikel ist aus der Taz vom 29. April. Beobachtungsmission im Mittelmeer. Flüchtlingshelfer festgesetzt. Die Mare Liberium beobachtet die Menschenrechtssituation auf Fluchtwegen im Mittelmeer. Nun wird ihre Arbeit aus Deutschland behindert. Wieder wird ein Schiff von Flüchtlingshelfern im Mittelmeer am Auslaufen gehindert. Diesmal betrifft es den in Berlin ansässigen Verein Mare Liberum. Dessen gleichnamiges Schiff ist seit dem vergangenen Jahr in der Ägäis unterwegs. Die Besatzung beobachtet die Menschenrechtssituation auf der gefährlichen Fluchtroute zwischen der Türkei und Griechenland. Rettungseinsätze führt sie nicht durch. Die neue Mission sollte am 25. April vom Hafen Skala Lotrum auf der griechischen Insel Lesbos starten. Doch das untersagte die Berufsgenossenschaft für Verkehrswirtschaft. In der Taz vorliegenden Festhalteverfügung heißt es, die Mare Liberum verfüge über kein gültiges Schifffahrtssicherheitszeugnis. Ein solches Zeugnis ist für Frachtschiffe vorgeschrieben. Und um ein solches handele es sich bei der zur Beteiligung an der Rettung von Flüchtlingen genutzten Mare Liberum, so die Berufsgenossenschaft. Das Schiff sei nicht für Freizeitzwecke gebaut worden und könne deshalb nicht als Sport- oder Freizeitboot registriert werden, wie der Verein es bislang getan hatte. Für Freizeitboote ist kein solches Sicherheitszeugnis nötig. Der Verein weist zurück, dass es sich bei der Mare Liberum um ein Rettungsschiff handelt, das in dieselbe Kategorie wie gewerbliche Frachter einzustufen sei. Unsere Beobachtungsmission soll aus politischem Willen mit vorgeschobenen Argumenten verhindert werden, sagt Mare Liberum-Vorstand Hanno Bruchmann der Taz. Als Sport- und Freizeitboote würden sehr wohl auch umgebaute Fischkutter laufen, etwa jene, auf denen Journalisten Regattern wie die Kieler Woche beobachten. Von der Mare Liberum aus beobachten wechselnde Besatzungen ohne Bezahlung in ihrer Freizeit die menschenrechtliche Situation in der Ägäis, sagt Buchmann. Offizielle Stellen sollten dadurch angehalten werden, Flüchtende aus Seenot zu retten. Das Schiff sei nie als Frachter betrieben worden, deshalb sei es auch nicht haltbar, die 1917 als Krabbenkutter gebaute und 1964 zum Hausboot umgebaute Mare Liberum nun plötzlich mit Container- oder Tankschiffen gleichzusetzen. Damit gehen Ausrüstungsanforderungen einher, die Mare Liberum unmöglich erfüllen kann, sagte Bruchmann. Hintergrund der Festsetzung sei eine Weisung des Bundesverkehrsministeriums der Berufsgenossenschaft Verkehr, zivile Rettungsschiffe auf dem Mittelmeer gesondert zu behandeln, so Bruchmann. Das von dem CSU-Politiker Scheuer geführte Verkehrsministerium wolle offenbar mit perfiden Mitteln jede Präsenz zivilgesellschaftlicher Akteure auf dem Mittelmeer verhindern, damit die tödliche Grenzpolitik der EU nicht dokumentiert werden kann. Der Verein wolle am Montag einen Eilantrag stellen, um so schnell wie möglich wieder auslaufen zu können. Im östlichen Mittelmeer sind nach Angaben der UN-Migrationsagentur IOM in diesem Jahr bisher 16 Flüchtlinge und Migranten gestorben. Insgesamt sind über diese Seeregion 7.177 Menschen nach Europa eingereist. Viele davon stammten nicht aus dem Nahen Osten oder Afrika, sondern aus Südasien, etwa Bangladesch. Seitdem Italien im vergangenen Jahr seine Häfen für Flüchtlinge weitgehend geschlossen hat, haben vor allem die Bewohner von Malta Schiffe von privaten Seenotrettungs-NGOs und auch ein Suchflugzeug festgesetzt. Andere Staaten entzogen den Rettern die Flagge. Fast die gesamte Flotte der NGOs wurde so über viele Monate lahmgelegt. Vom Mittelmeer schauen wir in die Sahelzone, und zwar nach Mali. Hier hat Merkel die Bundeswehr besucht und hierzu gibt es einen Kommentar vom 3. Mai aus der Jungen Welt und dieser heißt Desaster im Sahel. Merkel auf Truppenbesuch. Angela Merkel bereist den Sahel. Am gestrigen Donnerstag traf sie zum Truppenbesuch bei der Bundeswehr im nordmalischen Gao ein. Heute folgt eine Visite im Nachbarland Niger bei Eukap Sahel, einer nicht-militärischen Einheit, die vor allem die Ausbildung von Polizei und Gendarmerie betreibt. Die Gewalt der Waffen, das ist es, was Deutschland den armuts- und hungergeplagten Ländern des Sahel zu bieten hat. Und das seit 6 Jahren. Im Februar 2013 schickte der Bundestag die ersten deutschen Soldaten nach Mali mit der großspurigen Ankündigung, Europa werde dort nun stark, machtvoll und generös für Sicherheit und Frieden sorgen, ganz so, wie es seinem Streben nach einer glänzenden Weltmachtrolle entspricht. Und es kann wirklich niemand sagen, dass der Einsatz keine Veränderung mit sich gebracht hat. Das Bundeswehrkontingent ist kontinuierlich gewachsen, die Unsicherheit gestiegen, der Terror nimmt zu. Geplant war etwas anderes. Dass Berlin sich auf einen längerfristigen Einsatz der Bundeswehr in Frankafrique einließ, in Frankreichs ehemaligen Kolonien, das war im Februar 2013 neu. Zuvor hatte die Bundesregierung es, abgesehen von 2 kurzen Intermezzi im Kongo, strikt vermieden, mit deutschen Truppen französische Interessen zu bedienen. Diesmal sollte es umgekehrt laufen. Berlin wollte den Einsatz nutzen, um seinen Einfluss in der bis dahin umfassend von Frankreich dominierten Frankafrique zu stärken. Merkel ließ sich Ende 2013 von Malis Präsident Ibrahim Boubacar Keïta ausdrücklich zusagen, Deutschland sei künftig Malis Partnerland Nummer 1. Und Mali war stets ein bedeutendes Transitland für Flüchtlinge auf dem Weg aus Westafrika nach Europa. Die Entsendung von Truppen schien die Möglichkeit zu bieten, die Fluchtrouten an einer zentralen Stelle abzuschneiden. 2 Fliegen mit einer Klappe. Was will man mehr? 6 Jahre später ist zu konstatieren, die hochfliegenden Berliner Pläne sind, einmal mehr, in vollem Umfang gescheitert. Vor den Toren der Bundeswehrlager, unter den Kameras deutscher Aufklärungsdrohnen, vollzieht sich eine Entwicklung wie in Afghanistan. MINUSMA, in Nordmali operierend, ist mit inzwischen annähernd 200 Todesopfern der tödlichste UN-Einsatz, sogar noch vor demjenigen im Ostkongo. Und das Kriegsgebiet dehnt sich immer weiter ins Zentrum des Landes hinein aus. Dort eskalieren Kämpfe zwischen Hirten und Bauern, um dürrebedingt knapp werdendes Acker- oder Weideland. Die furchtbarsten Massaker, jüngst im März eines mit mehr als 160 Toten, werden heute in der Region um die zentralmalische Stadt Mopti verübt. Zusätzlich werden die Nachbarstaaten Niger und Burkina Faso immer tiefer in den Abwärtsstrudel gezogen, was auch immer zu einer Lösung des Desasters beitragen kann. Der Einsatz der Bundeswehr sowie weiterer Truppen aus der EU tut es nicht. Er erreicht genau das Gegenteil. Vom Mali und der Schaffung von Fluchtursachen kommen wir zu Libyen und hier hat Ärzte ohne Grenzen gefordert, dass die Geflüchteten, die in Tripolis festgehalten werden, von der sogenannten Einheitsregierung nach Europa gebracht werden und Anlass hierfür ist ein Treffen von Merkel mit dem Regierungsvorsitzenden Faris al-Sarraj, und zwar am 7. Mai in Berlin. Treffen von Merkel und Sarraj in Berlin. Ärzte ohne Grenzen fordern Notrettung eingesperrter Flüchtlinge nahe des Kampfgebietes in Tripolis. Zum Empfang des Regierungschefs der libyschen Einheitsregierung Faris al-Sarraj in Berlin heute Abend sagt Philipp Frisch von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland. In Tripolis sind weit mehr als 3000 willkürlich eingesperrte Flüchtlinge und Migranten nahe der Kampfzone in akuter Gefahr. Einige dieser Internierungslager befinden sich nur wenige Kilometer von der Front entfernt und mehrmals hat es in der Umgebung Luftangriffe gegeben. Artilleriegeschosse sind nur wenige hundert Meter von den Internierungslagern entfernt eingeschlagen. Dennoch bleiben diese Menschen eingesperrt und können nicht einmal vor den Kämpfen fliehen. Bundeskanzlerin Merkel und der von Deutschland und der EU unterstützte Regierungschef Faris al-Sarraj müssen sofort Notmaßnahmen zu ihrem Schutz ergreifen. Die Flüchtlinge und Migranten, darunter Schwangere und Kinder, müssen umgehend aus Libyen heraus in Sicherheit gebracht werden. Eine Rettung von 146 Menschen nach Italien vor wenigen Tagen zeigt, dass das möglich ist. Allen, die nicht sofort ausgeflogen werden können, muss mindestens sofort freigestellt werden, die Internierungslager zu verlassen, um sich selbst in Sicherheit bringen zu können. Das Zurückbringen von Schutzsuchenden vom Mittelmeer nach Libyen muss sofort beendet werden. Die EU muss für Seenotrettung im Mittelmeer sorgen und sofort die Blockade ziviler Rettungsschiffe beenden. Es ist unfassbar, dass Deutschland und die EU fast nichts zur Rettung von Schutzsuchenden tut und für deren Lage sie mitverantwortlich sind. Sogar in den vergangenen Tagen wurden mehr als 250 Bootsflüchtlinge durch die von der EU unterstützten libyschen Küstenwache aus dem Mittelmeer aufgehalten und entgegen internationalem Recht nach Libyen zurückgezwungen. Diese Menschen sind jetzt in Libyen eingesperrt, obwohl viele von ihnen genauso schutzbedürftig sind wie die nach Italien evakuierten. Das spricht allen Grundsätzen des Flüchtlingsschutzes hohn. So Philipp Frisch von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland. Seit Ausbruch der Kämpfe in der libyschen Hauptstadt Tripolis Anfang April sind alle Zivilisten in der Region in massiver Gefahr. Mehr als 50.000 libysche Zivilisten sind geflohen. Besonders gefährdet sind mehr als 3000 Flüchtlinge und Migranten, die in Internierungslagern der libyschen Einheitsregierung unter Faris al-Sarraj willkürlich nahe den Kampflinien festgehalten werden. Vom Asylrecht von Libyen kommen wir zum Klimawandel und einem Schwerpunktthema der IZ3W, das Informationszentrum Dritte Welt aus Freiburg. Und Sie haben in der Mai-Juni-Ausgabe den Schwerpunkt Klimawandel. Bitte wenden Sie jetzt. Und hier wollen wir euch drei kleine Artikel vorlesen, zu Gehör bringen. Und zwar einmal das einfach einleitet zu dem Schwerpunkt und dann einen kleinen Artikel zu Klimakolonialismus und dann zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die Ernährung. Und wir kommen jetzt erstmal zum Einleit, zum Schwerpunkt der IZ3W, Mai, Juni, und zwar Klimawandel, bitte wenden Sie jetzt. An kaum einem anderen technischen Gerät lassen sich die Verrücktheiten des Klimawandels und seiner Bekämpfung so gut aufzeigen wie an Klimaanlagen. Für viele Menschen sind sie unverzichtbar geworden, um mit dem Temperaturanstieg fertig zu werden. Dies gilt gerade für Länder des Südens, wo alle der 30 Metropolen mit den weltweit höchsten Durchschnittstemperaturen liegen. In den urbanen Hitzeblasen ist das Leben ohne Kühlung die Hölle. Lebensmittel verderben rasant und Krankheiten breiten sich aus. Wer sich keine Aircondition leisten kann, wie fast alle ärmeren Menschen, ist der Hitze in aller Härte ausgesetzt. Zugleich tragen Klimaanlagen in erheblichem Ausmaß zum Klimawandel bei. Sie sind Stromfresser und solange Elektrizität nicht klimaneutral produziert wird, verursachen sie klimarelevante Emissionen. Laut einem Forschungsteam der Universität Birmingham soll sich bis zum Jahr 2050 die Zahl der Kühlsysteme weltweit auf über 14 Milliarden vervierfachen, mit verheerenden Folgen für die Reduktion von Klimagasen, aber zur Freude der Elektrokonzerne. In Südostasien werden bereits in 20 Jahren 40% des Stroms für Klimaanlagen gebraucht, so die Prognose. Das Beispiel der Klimaanlagen veranschaulicht, die negativen Folgen des Klimawandels treffen nicht alle Menschen gleichermaßen hart. Wohlhabende verfügen über genügend Mittel für wirksame Bewältigungsstrategien. Sie können ihre Wohnorte verlegen oder sich anderweitig schützen. Reiche Länder sind in der Lage, Schutzmaßnahmen wie etwa Dammbauten zu ergreifen oder die Auswirkungen unvermeidlicher Katastrophen effektiv zu lindern. Ein Hurrikan in Florida zeitigt bei vergleichbarer Zerstörungskraft weit weniger dramatische Langzeitfolgen als ein Zyklon in Mosambik. Durch den Klimawandel verstärkt sich die seit der Kolonialzeit ohnehin schon bestehenden eklatanten Ungerechtigkeit im Nord-Süd-Verhältnis noch einmal enorm. Um es aufs Wesentliche herunterzubrechen, klimarelevante Emissionen wurden und werden vor allem von Reichen verursacht. Nicht nur, aber vor allem in Ländern des Nordens. Die negativen Folgen des Klimawandels treffen hingegen arme Menschen mit besonderer Unerbittlichkeit. Vor allem, aber nicht nur in Ländern des Südens. Daher nehmen wir in diesem Themenschwerpunkt eine transnationale, antikoloniale Perspektive auf Klimawandel und Klimapolitik ein, bei der Fragen nach sozialer Gerechtigkeit im Vordergrund stehen. Diese kommen in den hegemonialen Debatten ums Klima viel zu kurz. Ebenfalls unterbelichtet in diesen Debatten sind herrschafts- und kapitalismuskritische Ansätze. Das ist erstaunlich, denn die Verursachung des Klimawandels durch die Ausbeutung fossiler Rohstoffe, durch ressourcenintensive Landwirtschaft, durch Umweltzerstörung ist eng verwoben mit der kapitalistischen Verwertungsmaschinerie. Und auch bei der gängigen Klimapolitik dominieren die Kapitalinteressen einer Green Economy, die Fixierung auf Hightech-Lösungsansätze sowie neokoloniale Instrumente, wie zum Beispiel Emissionsschutzzertifikate. Demgegenüber pochen wir auf eine radikale sozial-ökologische Perspektive, in der die globale soziale Frage nicht gegenüber Umweltgesichtspunkten untergeordnet wird. Diese Sichtweise ist nicht neu, doch muss sie immer wieder neu in die Debatte über Klimawandel eingebracht werden. Wir kommen jetzt zu unserem ersten kleinen Artikel aus der IZ3W mit dem Schwerpunkt Klimawandel. Und zwar soll es in diesem kleinen Artikel um Klimakolonialismus gehen. Wir wehren uns gegen jeden Klimakolonialismus. Unter dieser Überschrift veröffentlichte 2017 ein Bündnis indigener Gruppen, AktivistInnen und AkademikerInnen einen offenen Brief, nachdem bekannt geworden war, dass der US-Bundesstaat Kalifornien im Rahmen seiner ambitionierten Klimapolitik plant, im brasilianischen Bundesstaat Acre Red Plus Projekte durchzuführen. Der Brief entstand bei einer Konferenz zu den Folgen von Umwelt- und Klimapolitik auf traditionelle Gesellschaften im brasilianischen Xapuri. Darin positioniert sich das Bündnis gegen Enteignungen. Es fordert eine transparentere Klimapolitik und solidarisiert sich mit all den Menschen, die unter der Umweltpolitik der westlichen Welt leiden. Vor allem aber wollen die beteiligten AktivistInnen sich dem Unrecht entgegenstellen, von dem es schon unzählige Erfahrungsberichte aus Brasilien gibt. Denn in Brasilien wurden in den letzten 20 Jahren, vor allem im Amazonasgebiet, zahlreiche RED-Projekte zum Schutz des Waldes installiert. Eines von ihnen ist das Guarequechaba Climate Action Projekt im Bundesstaat Paraná. Hier haben zwischen 2000 und 2002 die US-amerikanische NGO The Nature Conservancy und die brasilianische NGO Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental etwa 19.000 Hektar Wald gekauft. Ihr Ziel ist es, durch die Verhinderung von Waldrodungen Emissionsrechte zu generieren, die in Form von Zertifikaten, zum Beispiel an den Autohersteller General Motors, der das Projekt mitfinanzierte, verkauft werden. Die Organisationen schmückten sich damit, dass die indigene Bevölkerung der Waldgebiete in den Prozess eingebunden sei und ihnen Einkommensmöglichkeiten verschafft wurden. Laut einem Bericht des World Rainforest Movement sieht die Wirklichkeit in Guaraqueçaba aber anders aus. Die Menschen, die nicht schon vor diesem Projekt wegen ungeklärter Besitzverhältnisse enteignet worden waren, wurden erst dann von den NGOs. Die Waldgebiete werden von Sicherheitsfirmen kontrolliert und erwischen sie Menschen beim Jagen oder Sammeln von Holz, werden sie belästigt oder gar verhaftet. Deshalb fliehen viele von ihnen in die Städte, müssen dort in armen Siedlungen leben und haben keine Perspektive auf gesicherte Einkommen. Wir kommen jetzt zu unserem letzten Artikel aus der IC3W, dem Schwerpunkt zum Klimawandel. Und zwar heißt dieser Artikel Auswirkungen des Klimawandels auf Ernährung. Die direkten Folgen des Klimawandels für das Ernährungssystem sind naheliegend. Ernteausfälle. Zwar hört man gelegentlich von Regionen, die klimatisch begünstigt werden, sodass eine zweite oder dritte Anbauphase von Feldfrüchten möglich wird, doch es überwiegen die Schäden. Der Weltagrarbericht bezeichnet Extremwetterereignisse in 34 von 51 Ländern, die 2017 eine Ernährungskrise erfuhren, als wesentlichen Auslöser. In Bolivien beispielsweise müssen ViehhirtInnen, Bauern und Bäuerinnen aufgrund veränderter klimatischer Bedingungen vermehrt mit Frösten, Überschwemmungen und zugleich auch Wasserarmut zurechtkommen. In den hochandinen Regionen des Landes verändern sich Weiden infolge zunehmender Fröste. Giftige Weidepflanzen nehmen überhand. Ziegen sterben bei deren Verzehr, ihre BesitzerInnen verlieren ihre Einkommensquelle. In zahlreichen Regionen Asiens sind die Vorratsspeicher nicht auf Starkregen oder Fluten ausgerichtet, Getreidevorräte verrotten. In Kambodscha funktionieren bisherige Reisanbaumethoden durch die extremen Klimaveränderungen nicht mehr. Während der Monsunzeit überfluten immer größere Wassermassen die Landschaft, während der Trockenzeit mangelt es an Wasser. Noch vor 20 Jahren konnte hier Reis während der Regenzeit angebaut werden. Wegen der regelmäßigen Überflutungen ist das heute nicht mehr möglich. Für die Bevölkerung Kambodschas eine prekäre Situation, denn etwa 70% der Menschen leben von der Agrarwirtschaft. Die indirekten Folgen des Klimawandels sind nicht weniger umfassend. Preise steigen und der Zugang zu vorhandenen Lebensmitteln und Saatgut wird oft gerade für jene erschwert, die im globalen Süden in der Landwirtschaft arbeiten. Es erodiert nicht nur wertvolle Ackerkrume, es erodieren auch Wirtschaftssysteme und agrarwirtschaftliche Betriebsmittel wie Saatgutvielfalt. Das Wissen über standortgerechte Anbaumethoden und die Kultivierung von Land, die Vieh- und Weidewirtschaft sowie das Wassermanagement sind mit jeder klimabedingten Krise gefährdet. Hinzu kommt, dass das agrarpolitische System mit dem Klimawandel zwar rechnet, wie die Spekulationen mit Klimaversicherungen und das Vorantreiben der Digitalisierung der Präzisionslandwirtschaft beweist, aber flexible und verlässliche soziale Sicherungssysteme, die jene Menschen unterstützen, die von Ernährungskrisen betroffen sind, fehlen oft. Die Agrarforschung konzentriert sich auf gewinnträchtige Hochleistungs- und genetisch modifizierte Sorten für die Anpassung der industriellen Landwirtschaft an den Klimawandel. Lokale Vielfalt und die Sicherung von komplexen Ernährungssystemen, die in lokalen Kreisläufen wirtschaften, sind deutlich benachteiligt. Das Ernährungssystem an den Klimawandel anzupassen, hieße, traditionelles Wissen über agrarbiologische Vielfalt sowie über Tier- und Pflanzenkrankheiten in kleinbäuerlichen Strukturen zu fördern und weiterzuentwickeln. Es braucht Schutz für das Vieh, das auf wertvollen Weiden grast, die zum Schutz des Klimas erhalten werden müssen. Sichere Erntelagerung und angepasste Anbausysteme auch für urbane Zentren wären ebenso wichtig wie die sozial sensible Regulierung von Marktpreisen durch Subventionen. All das würde eine gesunde Ernährung auch der in Armut lebenden Menschen stützen, statt Absatzmärkte für Agrargiganten. Ende des linken Medienspiegels wollen wir uns dem Thema Enteignen zuwenden. Dieses finden wir sehr gut, dass dieses wieder in der Diskussion hier vorkommt und gefordert wird. Und wir denken, dass nicht nur Großunternehmen, die viele Miethäuser besitzen, enteignet werden müssten, sondern dass das Ackerland, Grund und Boden insgesamt sehr schlecht bei Großkonzernen aufgehoben ist. Und hierzu einen Artikel vom Internetportal Telepolis vom 8. März und der Artikel heißt Ackerland im Ausverkauf. In Ostdeutschland kaufen Investoren große landwirtschaftliche Flächen. Wie kann eine gerechte Verteilung von Ackerböden aussehen? Rund 70% aller landwirtschaftlichen Flächen in Ostdeutschland gehören nicht mehr den Bauern, die sie bewirtschaften. Wie weit der Ausverkauf bereits fortgeschritten ist, zeigt eine im November 2017 veröffentlichte Studie am Thünen-Forschungsinstitut. Der Wissenschaftler Andreas Tietz untersuchte 853 Unternehmen in 5 ostdeutschen Bundesländern daraufhin, wie sich deren Eigentümerstruktur seit 2007 verändert hat. So waren Anfang 2017 bei jedem dritten Agrarbetrieb ortsfremde, überregional aktive Investoren die Mehrheitseigentümer. Am höchsten war die Quote mit 41% in Mecklenburg-Vorpommern, am zweithöchsten in Brandenburg mit 36%. Im betrachteten Zeitraum sind in 155 Fällen die Kapitalmehrheiten auf neue Eigentümer übergegangen, wobei zu knapp 3/4 aller Fälle die Käufer überregional aktive Investoren waren. Jeweils die Hälfte der Fläche entfiel auf landwirtschaftsnahe Investoren, die andere Hälfte auf Investoren aus anderen Wirtschaftsbereichen. Während sich die Bodenpreise im Westen in den letzten Jahren verdoppelten, haben sie sich im Osten seit 2007 sogar verdreifacht. In Brandenburg zum Beispiel sind die Böden zumeist sandig und wenig ertragreich. Dennoch liegen die Hektarpreise zwischen 15.000 und 18.000 Euro. Das rechnet sich vor allem für riesige Agrargesellschaften mit tausenden Hektar Land. Dem Grundstückverkehrsgesetz zufolge müsste der Kauf von Landwirtschaftsflächen eigentlich behördlich genehmigt werden. Damit die örtliche Landwirtschaft weiter bestehen kann, erhalten Bauern aus der Region ein Vorkaufsrecht, normalerweise. Mittlerweile geht das meiste Land allerdings über sogenannte Share-Deals weg. Anstatt die Ackerfläche direkt zu kaufen, übernimmt der Investor mehrheitlich die Anteile der Agrargesellschaft, der das Land gehört. Auf diese Weise geht immer mehr Eigentumsfläche indirekt auf neue Investoren über, ganz ohne behördliche Genehmigung. Kauft der Investor 94,9% der Anteile, spart er auch noch die Grunderwerbsteuer. Gewinne und Ertragssteuern fließen dorthin, wo der Investor seinen Hauptsitz hat. Und die Gemeinde vor Ort geht leer aus. Diese Entwicklung führt dazu, dass das Grundstückverkehrsgesetz in Ostdeutschland faktisch an Wirksamkeit verliert, kritisiert Andreas Tietz. Der Wissenschaftler fordert, die Geschäfte mit Boden in der Öffentlichkeit transparenter zu machen. Wenn es nur noch wenige Großbetriebe gibt, die jeweils über 5000 Hektar Land verfügen, dann haben die einen gewaltigen Einfluss. Nicht nur bei kommunalen Entscheidungen, sondern auch auf Landesebene, klagt Jörg Gerke von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, ABL, im Interview mit dem Deutschlandfunk. Die Entscheidungsbefugnis der Agrarkonzerne sei derartig groß, dass sie ein ganzes Land mit grüner Gentechnik überfluten könnten, wenn sie wollten. Die wahren Gründe für den Ausverkauf der ostdeutschen Böden gingen auf den Beginn der 1990er Jahre zurück, als die Flächen der Bodenverwertungs- und Verwaltungs GmbH BVVG, vorwiegend an Großbetriebe verpachtet wurde, schreibt der promovierte Agrarwissenschaftler in seinem Blog Ostdeutsche Bodenpolitik. In den damaligen Verpachtungen, die bis heute immer wieder verlängert worden seien, habe eine Landkonzentration erheblichen Ausmaßes stattgefunden. Beim Verkauf der Ackerflächen bevorzugte die BVVG langfristige Pächter als Käufer. Eine langfristige Pachtung sei die Bedingung für den größten Teil der BVVG-Verkäufe von Ackerflächen gewesen. So kamen vor allem Großbetriebe in den Genuss des Kaufs der Ländereien. Dabei hätte eine breite Streuung von Eigentum landwirtschaftlicher Flächen die Konzentration an Eigentum verhindern können. Dies aber war politisch nicht gewollt. Stattdessen habe man den Ausverkauf ostdeutscher Böden an externe Investoren gefördert. Für kleinere, ortsansässige Bauern ist demnach immer weniger Land verfügbar. Unterdessen lässt die agrarindustrielle Bewirtschaftung Dörfer und Natur gleichermaßen veröden. Vor einigen Jahren war es die KTG Agrar, die mit agrarindustriellen Bewirtschaftungsformen gewachsene ländliche Strukturen zerstörte. Rund 30.000 Hektar Ackerland gehörten dem Konzern an mehr als 30 Standorten im Osten. Als das Unternehmen insolvent ging, übernahm die 2016 gegründete Deutsche Agrar Holding, ein Tochterunternehmen der Gustav Zech Stiftung, 94% der Flächen sowie 23 Biogasanlagen. Das Geschäftsmodell ist dasselbe. Neben den Biogasanlagen werden 20.000 Hektar Agrarland mit 14 Standorten in einem Umkreis von rund 200 Kilometer rund um Berlin bewirtschaftet. Auf tausenden Hektar Land wachsen vor allem Mais und Getreide, sogenannte Ganzpflanzensilage für Biogasanlagen. Auf den totgespritzten Äckern voller Monokulturen findet sich kein Kräutlein, das hier nicht hingehört. Weil es hier keine Blühpflanzen gibt, sind alle Maisäcker garantiert frei von bestäubenden Insekten. So trägt auch die Deutsche Agrarholding durch industrielle Landbewirtschaftung zum Artensterben bei. Nun ist die Dürre des Sommers 2018 auch an den Mais- und Getreideäckern der Familie Zech nicht vorbeigegangen. So hat das Unternehmen Ernteverluste von 50-80% und Schäden in Millionenhöhe zu beklagen. Vor allem aber fehlt es an Pflanzenmaterial für die Biogasanlagen. Allerdings, so mutmaßt das Finance Magazine, könnte die Familie Zech aus der langen Dürre auch Nutzen schlagen. Denn auch andere Bauern in Brandenburg haben hohe Verluste erlitten. Sie könnten sich gezwungen sehen, ihre Felder zu verkaufen. Bislang gehörten dem Familienunternehmen, das mit Immobilien, Hotellerie und Reedereien jährlich rund 2 Milliarden Euro erwirtschaftet, nur einige hundert Hektar. Der Rest war gepachtet. Über die Notverkäufe brandenburgischer Landwirte allerdings könnte das Unternehmen seinen landwirtschaftlichen Grundbesitz noch weiter ausbauen. Sehr beliebt sind auch Anpflanzungen mit Pappeln, Weiden und Robinien für sogenannte Kurzumtriebsplantagen, von denen der Energiekonzern Vattenfall etwa 2000 Hektar betreibt. 1630 Hektar davon befinden sich in Deutschland, weitere 430 Hektar in Polen. Alle 3 bis 5 Jahre werden die Flächen beerntet, die Bäume zu Holzhackschnitzeln zerkleinert und im Biomasseheizkraftwerk zu Strom und Wärme umgewandelt. Großanleger und Finanzspekulanten aus EU und Drittstaaten erhoffen sich über steigende Bodenpreise hohe Renditen von bis zu 10%. Sie greifen sich große Ländereien und ziehen die Gewinne aus der Region ab. Steuern zahlen sie nicht. Dafür werden Kleinbauern von ihrem Land verdrängt. Indem Unternehmen mit Landbesitz oder Pachtverträgen aufgekauft werden, werde auch die Kontrolle über die Anbauflächen übernommen, heißt es in einer 2015 veröffentlichten Stellungnahme der EU. Dies führt dazu, dass sich der Besitz von Land auf eine immer kleinere Zahl von Großbetrieben konzentriert. Etwa 3% aller landwirtschaftlichen Betriebe in Europa kontrollieren rund 50% aller Anbauflächen. Das größte deutsche Agrarunternehmen zum Beispiel verfügt über 38.000 Hektar. Auf der anderen Seite kontrollieren 80% der landwirtschaftlichen Betriebe nur 14,5% des Agrarlandes. In Rumänien gilt die libanesische Mawaya Group als eine der größten Investoren mit rund 65.000 Hektar Land, einem Schlachthof und einem Hafen, über den Fleisch und Getreide in den Nahen Osten und nach Ostafrika exportiert wird. Auch deutsche Investoren wie die Agrarius AG schlagen Profite aus preiswerten rumänischen Böden. Das Unternehmen bietet vermögenden Privatkunden und institutionellen Investoren den Erwerb und Pacht von Ackerland unter deutscher Führung an, mit Renditeerwartungen bis zu 8%. Bisher wurden große Agrarbetriebe mit flächenbezogenen Subventionen aus den Töpfen der gemeinsamen EU-Agrarpolitik belohnt. Das allerdings könnte sich bald ändern. Um eine gerechtere und gezieltere Verteilung der Gelder aus Brüssel zu ermöglichen, schlägt EU-Agrarkommissar Phil Hogan eine verpflichtende Obergrenze von 100.000 Euro pro Agrarbetrieb und Jahr vor. Scharfen Gegenwind bekommt er von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, die Seite an Seite mit dem Deutschen Bauernverband gegen eine Kappung der Agrarsubventionen kämpft. Eine endgültige Entscheidung darüber soll jedoch erst im Herbst fallen. Wie kann eine gerechte Verteilung von Ackerböden aussehen? Die Bio-Bodengenossenschaft mit Sitz in Mecklenburg-Vorpommern will Menschen darin unterstützen, die Verantwortung für ihre Böden wieder selber in die Hand zu nehmen. Als 2007 13 ostdeutsche Biolandwirte ihre Ländereien an Spekulanten zu verlieren drohten, war dies das Startsignal für die Gründung der Bio-Bodengesellschaft 2 Jahre später. Mit dem Geld von 600 Kapitalgebern kaufte die Gesellschaft im Osten ehemals volkseigene land- und forstwirtschaftliche Flächen von der BVVG auf. Die heutige Bio-Bodengenossenschaft verfügt über mehr als 3.800 Mitglieder und hat über 3.700 Hektar Land. Aktuell gibt es bundesweit 55 Partnerbetriebe. Die Genossenschaft kauft Land aus privatwirtschaftlicher und spekulativer Nutzung auf und stellt die Böden von konventioneller auf ökologische Bewirtschaftung um. Erklärte Ziele sind die Förderung des Ökolandbaus, landwirtschaftliche Vielfalt und die Erhaltung lebenswerter ländlicher Räume. Neben dem Verzicht auf Pestizide wird eine artgerechte Tierhaltung mit fairen Arbeitsbedingungen und Ressourcenschutz angestrebt. Pflanzen für die Treibstoffproduktion dürfen nicht angebaut werden. Ähnliche Ziele verfolgt die Bürgergenossenschaft Ökonauten EG in der Region Berlin-Brandenburg. Sie will durch genossenschaftlichen Landerwerb Ackerflächen für junge Existenzgründer sichern. Auch hier steht der Ökolandbau im Fokus, neben der Direktvermarktung von Lebensmitteln. Von einem Darlehen der Ökonauten profitieren zum Beispiel Anja und Janusz Radetzky. Seit 2014 betreibt das Paar in Stolzenhagen an der Oder einen kleinen Landwirtschaftsbetrieb mit naturnaher Milchviehhaltung, ammengebundener Kälberaufzucht sowie handwerklicher Käseherstellung. Um ihren Tieren ausreichenden Weidegang zu ermöglichen, pachteten die jungen Landwirte Grün- und Ackerland vom Nationalpark Unteres Odertal und vom NABU. Ackerböden sind weder Ware noch Spekulationsobjekt, sondern Ernährungsgrundlage. Wenn sich auch künftige Generationen davon ernähren sollen, müsste das Land, anstatt im Besitz einer Agrarelite zu bleiben, in die Hände vieler Menschen übergehen, selbstredend unter der Voraussetzung, dass die Böden ökologisch und nachhaltig bewirtschaftet werden. Das war der linke Medienspiegel im Mai von Asylrechtsverschärfung über das Mittelmeer, die Bundeswehr, den Klimawandel zum Ackerland und alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackblogs.org und tschüss. Thank you.